Die Abgeordneten, die an der 5. Tagung der obersten Volksversammlung der TVRK in ihrer 13. Legislaturperiode teilnehmen werden, besuchten am 10. April den Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong. Sie legten an der Bronzebüste der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk Blumensträuße nieder und verrichteten eine stille Andacht. An diesem Tag besichtigten sie die Taschenfabrik Pyongyang und die Waisenheim-Grundschule Pyongyang.